22 Uhr am Mittwoch in den freien Radius von Berlin und Brandenburg aus dem Studio Ansage hört ihr heute eine Sondersendung von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Wir werden heute einen Mitschnitt hören, und zwar von einer Veranstaltung, die nochmal zurückblickt auf die Kampagne gegen das sächsische Polizeigesetz. Wir senden das nicht deswegen, weil wir denken würden, dass Berlin und Brandenburg in Sachsen liegen, sondern um exemplarisch zu zeigen, wie Menschen sich gegen autoritären Staat, gegen Unterdrückung und Repression selbst organisiert haben, ohne Parteien, und beachtlichen Widerstand auf die Beine gestellt haben. Wir haben eine Veranstaltung mitgeschnitten, die am 24. Oktober im Rahmen der Anti-Knast-Tage in Berlin stattfand, und das hört ihr jetzt. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Super, dass ihr alle da seid. Wir wollten eigentlich gerne, bevor wir uns vorstellen, alles mit einem schönen Video einsteigen, weil es wurde vorhin gefragt, ob es dynamisch und lustig ist. Deswegen haben wir jetzt für sächsische Verhältnisse was Lustiges am Anfang gemacht. Also findet den Fehler. In dieser Woche steht eine ganz wichtige Entscheidung auf der Tagesordnung des Sächsischen Landtags. Der Beschluss des neuen Polizeigesetzes. Seit mehreren Jahren wurde daran gearbeitet. Viele Interessen, viele Hinweise, auch Kritik wurde eingearbeitet. Jetzt ist es soweit. In der Demokratie gehört neben der Diskussion und dem Abwägen am Ende auch dazu zu entscheiden. Und diese Entscheidung werden wir morgen am Mittwoch treffen. Ich wünsche mir sehr, dass auch diejenigen, die Kritik an diesem Gesetz hatten, es akzeptieren, dass eine politische, demokratische Mehrheit jetzt eine Entscheidung getroffen hat. Es ist wichtig für den Freistaat Sachsen, diese neuen Instrumente zu bekommen. Kfz, Kennzeichenerfassung im Grenzraum vor allen Dingen, aber auch Gesichtserkennung, neue technische Methoden, die der Polizei helfen sollen, wirkungsvoll Kriminalität zu bekämpfen. Mit Richtervorbehalt die Möglichkeit, Telefone auszulesen und auch Gespräche zu unterbrechen, wenn terroristische Anschläge drohen oder Personen, die von Suizid gefährdet sind, davor zu schützen. Wir haben eine ganze Menge von Maßnahmen, die jetzt die Sicherheit im Freistaat Sachsen weiter verbessern werden. Wir sind auf einem guten Weg, denn die Kriminalitätsstatistik zeigt ganz deutlich, die Kriminalität geht zurück. Das ist unser Auftrag als Politik. Den wollen wir auch in Zukunft noch stärker erfüllen, denn wir sind mit der jetzigen Situation nicht zufrieden. Wir gehen diesen Weg weiter. Ich freue mich, dass wir ein neues Polizeigesetz bekommen. Okay, also wie gesagt, das wurde am 9. April getwittert. Am 10. April war eigentlich erst die Abstimmung. Das heißt, Herr Kretschmer hat sich schon total gefreut, dass er sein Gesetz auf jeden Fall hat. Für ihn war das also gar keine Frage mehr von irgendeiner demokratischen Abstimmung, obwohl er irgendwie am Anfang vom Video von Demokratie spricht. Von daher, ja, also es gab so ein bisschen kurz Kritik am Minister, dass es vielleicht ein bisschen auffällig ist, wenn man dann doch den Tag vorher schon abfeiert, dass man dieses neue Gesetz hat, obwohl es eigentlich erst am nächsten Tag entschieden wird. Aber Herr Kretschmer war sich da relativ sicher, dass er damit durchkommt. Konnte er tatsächlich auch, weil es wurde ja am 10. April verabschiedet. Wie schon gesagt, wir sind von dieser Kampagne Sachsens Demokratie, alle Leute, die so ein bisschen schon mal also sich länger mit Sachsen und Dresden und den Dingen, die passieren, beschäftigt haben, kennen diesen Namen schon. Der ist schon mal in den 129er-Verfahren damals aufgetaucht. Und als es darum ging, wie wir uns jetzt nennen oder wie jetzt diese Kampagne heißen soll, war das quasi naheliegend, da das auch in, also ja, jetzt Wahlen waren in den letzten Monaten, diesen Namen nochmal, so ganz schön bürgerlichen Namen, Sachsens Demokratie, als sozusagen ein ironisches Kommentar wieder aufzugreifen für alle, die sich fragen, warum es so einen hässlichen Namen hatte. Wir werden, also das wurde im April, wurde das Gesetz verabschiedet, und das tritt ab dem 1. Januar 2020 in Kraft. Und tatsächlich wurde es von einem breiten Protest über einem Jahr begleitet. Und wir würden jetzt so ein bisschen kurz mal das einordnen, in welchem Rahmen überhaupt dieses Gesetz verhandelt wurde. Werden dann kurz darauf eingehen, was ist eigentlich im Gesetz, also was sind diese Neuerungen in diesem Gesetz. Und werden dann ein bisschen darüber reden, wie wurde der Gegenprotest organisiert. Und das so ein bisschen auswerten und einen kleinen Ausblick geben, was wir auf jeden Fall so vorhaben. Genau. Also an sich ist es ja ein bundesweiter Trend gewesen, dass es neue Polizeigesetze oder Verschärfung von Polizeigesetzen gibt. Und da war Sachsen sozusagen mit dabei. Dem zuvor ging auch noch eine Verschärfung des BKA, also des Bundeskriminalamtsgesetzes, an denen sich viele Gesetzesentwürfe orientiert haben. Dazu muss man sagen, dass eigentlich dieses Bundeskriminalamtsgesetz, was damals geändert wurde, auch nicht standgehalten hat. Also es ist nicht verfassungskonform, deswegen wurde dagegen schon geklagt. Trotzdem wurden in vielen Ländergesetzgebungen nochmal Sachen aufgegriffen, die schon in dem Bundeskriminalamtsgesetz damals reingeschrieben wurden. Was ist sozusagen allgemein noch zu sagen, ist, dass es darum geht, dass Polizeiarbeit sozusagen nicht mehr so eine konkrete Gefahr, also darüber kann man ja noch streiten, ob sie das tatsächlich tut, aber sozusagen in einem rechtlichen Sinne Polizeiarbeit nicht mehr eine konkrete Gefahr abwehrt, sondern eher so eine abstrakte Entwicklung zu einer allgemeinen Kontrollgesellschaft sich dahin entwickelt. Wurden ganz viele Bücher geschrieben, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, was das im Detail bedeutet, aber wir werden das sozusagen jetzt anhand dem Gesetz so ein bisschen nachvollziehen. Wie ich schon gesagt habe, es gab Wahlen, Kommunalwahlen und Landtagswahlen in Sachsen. In dem Rahmen ist es auch zu sehen, wie sozusagen verhandelt wurde, was in diesem Gesetz sein soll oder was nicht sein soll. Da haben CDU und SPD versucht, das Beste für sich rauszuholen. Prinzipiell ist es so, dass die Argumentation für dieses Gesetz basiert auf keiner sowas wie einer statistischen Lage, wie zu sagen, die Kriminalität ist gestiegen und deswegen brauchen wir mehr Instrumente für die Polizei oder so. Sondern das ist das, was ich gerade gesagt habe. Es geht allgemein in so eine Richtung Kontrollgesellschaft. Und das heißt, eigentlich wurde sich von der Polizei gewünscht, mehr, also zukünftige Bedrohungen vorbeugend zu bekämpfen. Ich glaube, das macht schon so ein bisschen die Absurdität klar. Darauf gehen wir auch gleich nochmal ein. Und wovon der Diskurs auch bestimmt war, dass er sehr rassistisch argumentiert wurde. Also es wurde gesagt, es gibt mehr Geflüchtete, deshalb gibt es mehr Gefährder und deshalb gibt es mehr Gefahr für Terrorismus. Was die Debatte prinzipiell auch prägt, das habe ich schon vielleicht kurz gesagt mit diesem BKA-Gesetz, es ist eigentlich auch gar nicht mehr relevant, ob das irgendwie also der Rechtsstaat ist eigentlich gar nicht mehr relevant sozusagen. Also es ist klar, dass die Sachen gegen den Rechtsstaat in dieser Vorstellung, wie es den gab, dass sie nicht in dem Rahmen sind, aber das ist sozusagen in der Debatte egal. Also nicht, dass wir den Rechtsstaat verteidigen wollen, aber das zeigt schon mal sozusagen, wo es überhaupt hingeht in diesem Sicherheitsdiskurs. Und prinzipiell ist es so, dass es total schwammige Begriffe gibt, die man immer so in jeder interpretieren kann für sich selber. Also es gibt eigentlich keine klar definierten Sachen, von denen wir es hier zu tun haben. Genau, wenn wir jetzt schon bei schwammigen Begriffen sind, wollen wir jetzt ein bisschen dazu kommen, welche inhaltlichen Punkte im sächsischen Polizeigesetz neu verankert wurden. Und da kommen wir eben zu eigentlich diesem Kernpunkt, der da neu reingepackt wurde, der Begriff der abstrakten Gefahr. Und das ist eben sehr schwammig formuliert und die Polizei oder der Polizei obliegt es dann eben allein, dass sie definiert, und das ist dann auch so im Gesetz stehend, aufgrund ihrer allgemeinen Lebenserfahrung oder den Erkenntnissen fachkundiger Stellen nach, wer eine abstrakte Gefahr darstellt. Sprich, je nachdem, welche Lebenserfahrungen die Polizistinnen eben haben, können sie dann eben auch einschätzen, ob eine Person ein Gefährder ist oder ob die Person eben doch kein Gefährder ist. Und das dient eben der Prävention. Und wenn eben eine Person so als Gefährder eingestuft wird oder als Gefährderin, dann gibt es eben sowas wie Meldeauflagen oder Aufenthaltsanordnungen, was dann auch gleich wieder einen Eingriff in die Freiheitsrechte der Person darstellt. Und es obliegt natürlich auch der Polizei, wenn eine Person einmal als Gefährderin klassifiziert wurde, diese Klassifizierung wieder rückgängig zu machen. Und da ist irgendwie gerade so dieser Knackpunkt auch, dass es keine Rechtsmittel gibt. Sprich, sobald einmal die Person als Gefährderin definiert wurde oder eingestuft wurde, dann kann man dagegen keine Rechtsmittel einlegen. Und das ist auf jeden Fall ziemlich problematisch, da es irgendwie kein juristisches Verfahren gibt, das irgendwie wieder rückgängig zu machen. Und allgemein kann man sagen, dass eben die Grenze zwischen Polizei und Geheimdienst aufgeweicht wird, da die Polizei auf einmal mit geheimdienstlichen Mitteln ausgestattet wird. Und das hat in Deutschland eine sehr, also es hat in Deutschland eine Geschichte, warum oder eine Ursache, warum diese strikte Trennung vorgenommen wurde, nämlich das ist seit der Gestapo verboten, weil da eben auch diese verschiedenen polizeilichen und geheimdienstlichen Befugnisse vermischt wurden. Und genau, deswegen steht es zum Beispiel auch im Paragraph 83 der sächsischen Verfassung, das ist jetzt auch ein Zitat, eine Vermischung polizeilicher Zwangsmaßnahmen, der Gefahrenabwehr und geheimdienstlicher Aufklärung weit im Vorfeld konkreter Straftaten bzw. deren Planung muss verhindert werden. Genau, demzufolge, die selbst wenn man sich jetzt auf die sächsische Verfassung berufen wollte, dann wird gesagt, das soll nicht vermischt werden. Letztendlich ermöglichen die neuen Kompetenzen, mit denen die Polizei ausgestattet wird, aber genau das. Und genau, das ist eigentlich so dieser Kernpunkt dieses ganzen Gesetzes, dieses abstrakte Gefahr, dieser Begriff. Und natürlich gibt es darüber hinaus auch noch viele weitere Punkte. Da haben wir auf der einen Seite einmal sowas wie Fußfesseln, Hausarrest, Kontaktverbot für einzelne Personen zu anderen Personen. Und das kann über mehrere Monate ausgesprochen werden. Dann gibt es Bodycams, die waren zu Beginn noch nicht im Gesetzentwurf verankert. Dann gab es so ein bisschen Rumgediele zwischen CDU und SPD, was denn jetzt da reinkommt und was jetzt nicht reinkommt. Und dann hat sich die CDU durchsetzen können, dass die Bodycams reinkommen. Und dafür hat die SPD dann gesagt, die Quellen TKÜ und der Staatstrojaner, der kommen dann quasi nicht mit in das Gesetz rein. Und ja, letztendlich sind die Bodycams mittlerweile auch dann im Gesetz verankert. Wurden aber trotzdem zum Beispiel auch schon in Leipzig, bevor überhaupt das Gesetz verabschiedet wurde, von einigen Polizistinnen und Polizisten getestet. Ein anderer Punkt sind gefährliche Orte und Kontrollbereiche. Das ist vielleicht hier in Berlin ein bisschen geläufiger. In Sachsen gab es das bisher noch nicht so, aber so im Rahmen von G20 hat man das ja zum Beispiel auch sehr gut sehen können, wie das durch die Polizei eingesetzt werden kann. Und eben in diesen Kontrollbereichen, die über 48 Stunden lang eingerichtet werden können, können dann Grundrechte teilweise außer Kraft gesetzt werden. Es können Durchsuchungen einfach stattfinden, ohne jeglichen Anlass. Und ja, letztendlich die Beschneidung der Grundrechte obliegt dann eigentlich nur noch der Polizei, die halt dann sagt, okay, wir machen jetzt hier so eine Zone und wir kontrollieren da und da und ist dann irgendwie nicht mehr großartig juristisch weitere juristische Verfahren irgendwie abgesichert, da die Polizei relativ autark darüber entscheiden kann, wie sie mit dieser Einrichtung von diesen Kontrollzonen vorgeht. Ein weiterer Punkt, der dann so ein bisschen Richtung, nicht nur ein bisschen, der eigentlich absolut in die Überwachung hineingeht, ist die Einrichtung einer 30 Kilometer Grenzzone mit automatisierter Kennzeichenerfassung und Gesichtserkennung. Und das bedeutet eben, dass von der polnischen und der tschechischen Grenze aus ein 30 Kilometer Raum in Sachsen hinein, wenn man so Sachsen vor sich hat, dann ist das ungefähr die Hälfte von ganz Sachsen, dass da eben eine Zone kreiert wird und innerhalb dieser Zone wird auf Verkehrsstraßen, die die Polizei selbst festlegt, eine automatisierte Gesichtserkennung mit Kennzeichenerfassung eingerichtet und diese automatisierte Gesichtserkennung gleicht eben dann diese erfassten Daten eben mit biometrischen Datenbanken, die schon vorhanden sind, ab, um eben nach Personen zu fahnden. Was das aber auch beinhaltet, ist, dass komplette Bewegungsprofile von allen in dieser Zone lebenden Leuten, was so die Hälfte halt von ganz Sachsen ist, erstellt werden können. Und darüber hinaus eben auch von Leuten, die eben diese Zone queren. Seien jetzt das Pendlerinnen, die innerhalb von Sachsen sich bewegen oder Leute, die aus Polen oder Tschechien nach Sachsen pendeln oder eben auch geflüchtete Menschen, die sich da bewegen. Und naja, also letztendlich kann man eigentlich sagen, das ist so eine fast komplette Überwachung der gesamten Mobilität und der Infrastruktur ist, die dort stattfindet ab 2020. Dann neben dieser Kennzeichenerfassung und der Überwachung des Verkehrs und der Personen, die am Verkehr teilnehmen, gibt es natürlich auch die Telekommunikationsüberwachung, die als weiterer Punkt noch mit im Gesetz verankert ist. Und das Abhören und Unterbrechen von Telefonen und von Telefonaten und auch eben ganzen Funkzellen ist dann im Gesetz möglich gemacht worden. Sprich, eine Funkzelle ist quasi wie so ein Mast, so ein Antennenmast, und alle Handys in einer gewissen Umgebung, die sich darin befinden, wählen sich in diese Funkzelle ein und sind dann quasi dadurch ans Netz angeschlossen. Und das könnte dann zum Beispiel bei einer Demonstration verwendet werden, dass eine gesamte Funkzelle einfach lahmgelegt wird und quasi der Handyempfang für ein gewisses Gebiet komplett von der Polizei unterbrochen werden kann oder abgehört werden kann auch. Und genau, darüber hinaus können auch noch Daten aus den Telefonen ausgelesen werden. Ja. Als letzter Punkt, der im Gesetz noch relativ krass verankert ist, ist die Militarisierung der Polizei. Und zwar gibt es da für Spezialeinsatzkräfte Maschinenpistolen und Handgranaten, und auch neue Formen von Waffen werden ermöglicht, zum Beispiel Gummigeschosse und Taser. Und natürlich, wenn die Polizei mehr Eingriffsbefugnisse bekommt und mehr Möglichkeiten, werden sie diese auch natürlich mehr anwenden. Sprich, sobald der Polizei mehr Waffengewalt zugestanden wird, bedeutet das auch automatisch, dass mehr Gewalt durch die Polizei zunehmen wird, und diese wird auch schlimmer sein. Ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht, wenn man einfach jetzt mal nach Frankreich blickt, wie das während der Gelbwestenbewegung da mit der Polizeigewalt aussah. Da hat es ja schon so zu den täglichen Nachrichten gehört, dass irgendwelche Leute durch Gummigeschosse ausgeschossene Augen hatten oder Schädelbrüche und so weiter und so fort. Genau. Also letztendlich wird dadurch auch eben die Polizeigewalt nur noch weiter befördert und darüber hinaus eben auch so eine Armee für den Einsatz im Innern geschaffen. Und darüber auf der anderen Seite, was ja eigentlich gefordert ist, eine Kennzeichnungspflicht, das ist im Gesetz überhaupt gar nicht verankert. Und letztendlich kann man eigentlich sagen, dass besonders einige gesellschaftliche Gruppen von diesem Gesetz eben besonders betroffen sein werden. Und das sind Menschen, die arm sind, Menschen, die von Racial Profiling betroffen sind, Jugendliche, politische Aktivistinnen und Fußballfans, um jetzt nur einige aufzuzählen. Genau, aber die CDU hat gesagt, dass Streifenpolizisten keine Handgranaten bekommen. Genau. Genau, das Ding ist, also genau, wir reden über Polizei, aber eigentlich ist es so, dass es zum Beispiel, also es gibt ganz viele Kontrollbehörden mittlerweile in Sachsen, das hat man so gar nicht auf dem Schirm. Also es gibt so eine sächsische Sicherheitswacht, dann gibt es eine sächsische Wachpolizei, dann gibt es so eine Art Non-Profit-Ordnungsdienst, das ist so eine Wiedereingliederungsmaßnahme für langzeitarbeitslose Menschen. Und dann gibt es eben diese Vollzugsdienste, heißen die, bei den Ortspolizeibehörden, also bei den Ordnungsämtern. Und tatsächlich ist es so, dass schon seit einer ziemlich langen Weile jetzt in Dresden und Leipzig diese Ordnungsämter sich diese sogenannten Polizeibehörden zugelegt haben. Die sehen dann eigentlich aus wie die Polizei, bis auf dass da Polizeibehörde steht. Die haben auch so weiße Autos mit blauen Streifen, die haben auch so eine Uniform und die sind auch sehr so martialisch immer so angezogen. Also so mit so, wie heißt das? Polsterung. So Polsterung, genau. Und tatsächlich haben die auch ein eigenes Gesetz, und zwar das Polizeibehördengesetz. Und das wurde im Rahmen dieser Gesetzesreform, wurde eben nicht nur das Polizeivollzugsdienstgesetz verändert, sondern auch das Polizeibehördengesetz. Und die haben erstaunlich viele Befugnisse mittlerweile. Die dürfen Identitäten feststellen, Platzverweise erteilen, Personen durchsuchen, Wohnungen durchsuchen. Also die dürfen an so Razzien mittlerweile teilnehmen und dazugezogen werden. Die dürfen selber Bilddaten erheben, und die sind mittlerweile aber nur mit Schlagstücken bewaffnet. Das heißt, dass eigentlich, oder das ist sowas, was irgendwie nicht so richtig auffällt oder was man nicht so richtig merkt oder wo die Leute auch selber immer verwirrt sind, haben sie es jetzt mit den Cops zu tun oder halt eben mit dem Ordnungsamt, weil das Ordnungsamt eben einfach mittlerweile aussieht wie die Cops und eigentlich ziemlich viele Kompetenzen hat, die eigentlich die Polizei hat. Genau, das, also wir wollen jetzt nicht weiter tiefer drauf eingehen, sondern das ist nur mal noch was mitzudenken, dass diese ganzen Kontrollbehörden und also mittlerweile relativ komplex sind und ja, damit auch so ein bisschen rechtliche Probleme eigentlich einhergehen, ne, mit, also weil so Bullen sind ja eigentlich immer so Verbeamtete und obliegen auch nochmal bestimmten so Kriterien, wer darf so Cops, zu den Cops, und da gibt es ja eigentlich auch so eine Prüfung und so eine Sachen. zum Beispiel beim Ordnungsamt werden eigentlich so Leute angestellt, die müssen zum Beispiel zwangsläufig gar nicht unbedingt verbeamtet sein oder so eine bestimmte Prüfung durchlaufen. Also, und da gibt es noch einige andere so eine rechtlichen Fragen, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen wollen, aber was es wichtig ist, mal mit so auf dem Schirm zu haben. Kann ich mal eine kurze Zwischenfrage? Ja? Also, du hattest gesagt, dass die an Razzien teilnehmen dürfen. Hm. Dürfen die durchsuchen oder die sind dürfen, die als Zeugen dabei? Nee, die dürfen mitmachen. Aber die dürfen nicht alleine, also die haben jetzt nicht, also die dürfen aber hinzugezogen werden und sozusagen die Amtshilfe leisten und mit durchsuchen. Aber die haben jetzt nicht die alleinige Kompetenz, das zu entscheiden, aber genau. Und sind die dann formal Polizisten oder sind die Hilfspolizisten? Nee, die sind das Ordnungsamt. Aber sie haben halt Kompetenzen, die auf jeden Fall über einen bisherigen Ordnungsamt Menschen hinausgehen. Also an einem Beispiel, wo das auch immer gut erklärbar war, war zum Beispiel, eigentlich dürfen laut Gesetz nur Polizisten in den Straßenverkehr eingreifen. Und sowas dürfen aber jetzt auch diese Polizeibehörden. Und das, aber eigentlich dürfen die das nicht. Also das ist irgendwie ganz komisch, wie denen auf der einen Seite die mehr und mehr Kompetenzen bekommen, aber das eigentlich im Gesamtrahmen nicht so richtig abgeklärt ist. So ein bisschen wie das, was am Anfang war, was in diesem sächsischen Verfassung drinsteht, dass Polizei und Geheimdienst eigentlich getrennt sein müssen, aber jetzt lösen wir es trotzdem auf, indem wir einfach noch ein anderes Gesetz machen und irgendwie ist es so ein bisschen egal halt, weil genau, man kann irgendwie dagegen klagen, wenn man das möchte, aber ansonsten hat es keine Konsequenz gerade. Okay, genau, dann erstmal so viel dazu. Dann reden wir jetzt so ein bisschen mal, was es so an Gegenprotesten gegeben hat. Okay, um vielleicht nochmal den zeitlichen Horizont so einzuordnen, irgendwann Ende 2017 ist so bekannt geworden, dass in Sachsen so ein neues Polizeigesetz irgendwann auf den Weg gebracht werden soll. Und dann Anfang 2018 hat sich dann eben dieses Bündnis Sachsens Demokratie zusammengefunden, um eben zu diesem Thema zu arbeiten und eben auch zu versuchen, diese Verabschiedung des Gesetzes zu verhindern. Und dieses Bündnis hat dann im März 2018 quasi die Arbeit aufgenommen und wie vorhin schon gesagt wurde, ist es eben diese Wiederbelebung von Bündnisstrukturen, die davor schon bestanden haben in Dresden, nämlich von diesem 129er-Verfahren, also einer kriminellen Vereinigung, also eigentlich nicht die Strukturen, eher das Label. Ja, oder das Label, genau. Das hat 2011 stattgefunden, dieses 129er-Verfahren und letztendlich bestanden solche Sachen wie Website und so weiter und so fort schon, was dann eben einfach von Sachsens Demokratie mit Arbeitspunkt Polizeigesetz wieder aufgenommen wurde. Und Sachsens Demokratie ist ein parteiunabhängiges Bündnis gewesen und das ist eigentlich nur in Dresden aktiv gewesen, aber in Leipzig hat sich dann im weiteren Verlauf wo dann immer mehr so Sachen publik wurden über das Gesetz, also es wurde zum Beispiel auch der Gesetzesentwurf geleakt, da hat sich dann eben in Leipzig das Bündnis Polizeigesetz stoppen gegründet, was einmal aus einem Parteiumfeld und linke Gruppen und auch mehreren anderen politischen Gruppen, die jetzt nicht Parteien zugehörig sind, hervorgegangen ist. Und Sachsens Demokratie hat sich dann quasi dem Bündnis Polizeigesetz stoppen, was sachsenweit arbeitet, angeschlossen. Und dann wurden quasi einmal in Dresden unter dem Label Sachsens Demokratie, aber darüber hinaus auch mit dem Bündnis Polizeigesetz stoppen, eben Aktionen in ganz Sachsen gemacht gegen das Polizeigesetz. Und in Dresden gab es dann erste Spontandemonstrationen gegen rassistische Polizeikontrollen in der Neustadt. In Neustadt ist so der alternativere Teil in Dresden. Und das wurde eben auch... Diese Spontandemonstrationen wurden durchgeführt, eben auch im erweiterten Kontext, dass es irgendwie bald ein neues Polizeigesetz geben wird und dadurch auch Racial Profiling irgendwie viel einfacher gemacht werden wird. Darüber hinaus gab es Infostände, Flyer-Verteilaktionen. Was auch sehr viel im ganzen Protest auftauchte, war so Theater und Performance im öffentlichen Raum. Also da haben zum Beispiel mal Leute, also so 20, 30 Leute, sich so gelbe Westen angezogen, wo irgendwie... No Polk drauf stand, also No Polizeigesetz. Und dann gab es eine Person mit Megafon, die da stand und da wurde dann quasi wie so eine Kette gebildet und dann, das war glaube ich auf dem Weihnachtsmarkt oder sowas in die Richtung, und dann sind halt die ganzen Passantinnen durch diese Ketten durchgelaufen und die Person mit dem Megafon hat jetzt eine Durchsage gemacht, Achtung, Achtung, halten Sie bitte Ihre Identitätsdokumente zur Kontrolle bereit. Und tatsächlich haben auch einige Leute so ihren Personalausweis rausgeholt. Und wir haben dann eben einfach so ein paar Flyer verteilt und so. Das war zum Beispiel so eine Art von relativ kreativen Protest, um Leute dafür zu sensibilisieren. Am 21.10. gab es dann den ersten Blog von NoPolk, also Hashtag NoPolk. Und das war bei der Großdemo gegen Hass und Hetze anlässlich des 4. Pegida-Geburtstages, glaube ich. Und da gab es ein großes Überkopfbanner, was ihr vorhin auch auf der ersten Seite gesehen hattet. Genau. Und letztendlich hat sich dann der Protest eigentlich immer weiter aufgebaut und die Zusammenarbeit zwischen diesem Polizeigesetz Stoppen, Bündnis und Sachsens Demokratie war manchmal mehr, manchmal weniger gut. Aber letztendlich hat es irgendwie trotzdem funktioniert, dass irgendwie kontinuierlich anhaltender Protest das Gesetz begleitet hat. Dann gab es mehrere Anhörungen im Landtag zu diesem Gesetz und während dieser Anhörung gab es dann auch kreativen Protest. Einmal, das seht ihr hier links oben auf dem Bild, es war dann zu der ersten Anhörung im Landtag, das war am 12.11.2018. Da wurden so A4-Blätter hochgehalten, wo drauf stand Polizeigesetz Stoppen, glaube ich. Und darüber hinaus gab es dann auch weiter noch sehr künstlerischen Protest, das war ziemlich cool. Da gab es das Polizeimonster, das war so ein Monster, was auf Stelzen rumgelaufen ist, und vor dem Landtag in Sachsen quasi sein Unwesen getrieben hat. Und wenn ihr das mal bei YouTube eingebt, dann könnt ihr auch ein lustiges Video dazu finden zum Polizeimonster. Genau. Die öffentlichen Anhörungen, die waren eigentlich relativ amüsant, wenn man sich das angeschaut hat. Also man konnte es so ein bisschen ironisch amüsant irgendwie vielleicht sehen. Zum Beispiel war Rainer Wendt eingeladen als Experte für die Polizei. Spricht schon so ein bisschen für sich, welche Leute die CDU eben als ihre Expertinnen eingeladen hat. Und auch die Zusammensetzung von dem Expertengremium, was dort vertreten war und befragt wurde. Es waren hauptsächlich Leute irgendwie aus dem Polizeidienst oder aus der Institution Polizei oder Polizeibehörde oder so. Demzufolge wurde dann auch häufig die Interessen der Polizei sehr hochgestellt und eben auch genau natürlich auch die Debatte so befeuert, dass eben gerade alles ganz schlimm ist und die Polizei eben doch mehr Eingriffsbefugnisse braucht und so weiter und so fort. Es gab auch ein paar kritische Stimmen, zum Beispiel von CILIP, das ist so ein Bürgerinnenrechteverein, oder von Digital Courage zum Beispiel. Genau. Dann gab es auch weitere Demos nach der ersten Anhörung. Da gab es so ein bisschen Werbung. Der Kran hat sich dafür ganz gut gemacht. Und es gab zum Beispiel auch ein Beschwerdeformular für SPD-Abgeordnete. In Sachsen ist die SPD mit der CDU in der Koalition regierend gewesen. Und auf diesen Beschwerdeformularen war irgendwie so fertige, also es waren fertige Formulare, wo dann nur noch die Person der SPD der Abgeordnete des jeweiligen Bezirks eingetragen werden musste und dann konnte man so ankreuzen, ich bin gegen das Gesetz, weil Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte oder Videoüberwachung und man konnte dann selber noch ein bisschen was schreiben. Und das haben wir so in Zehntausender Exemplaren in Briefkästen geworfen und Leute haben dann so Briefe an verschiedene SPD-Abgeordnete geschickt. Genau. Die haben sich tatsächlich genötigt gesehen, darauf einzugehen und haben dann in so ihren Parteibüros teilweise am Fenster auf diese Fragen oder diese Bedenken irgendwie so Plakate handschriftlich gemalt, aufgehangen, um zu erklären, warum das doch ganz wichtig ist. Ja, aber letztendlich konnte trotzdem schon einiges an Druck erzeugt werden dadurch. Dann gab es eine öffentliche Anhörung, die organisiert wurde. Das war im Januar in Dresden und da hat quasi das Bündnis Polizeigesetz Stoppen selber eine öffentliche Anhörung, eine außerparlamentarische Anhörung veranstaltet, wo dann eben auch eigene Expertinnen eingeladen wurden, welche dann zum Thema gesprochen haben. Und es war dann natürlich nicht so polizeigefärbt. Genau, also es war eine ziemlich spannende Veranstaltung letztendlich, weil es gab so zwei Runden, einmal von eben Sachverständigen und einmal von Betroffenen, die dann jeweils quasi für verschiedene Betroffenengruppen auch gesprochen haben, weil Wir haben ja am Anfang gesagt, was alles so für Sachen sich im Gesetz ändern, aber tatsächlich betreffen ja ganz viele Sachen konkret Gruppen, nochmal speziell mit Racial Profiling oder Menschen, die arm sind oder politische Aktivistinnen und aus sozusagen verschiedenen Spektren von Fußball oder von der kurdischen Bewegung, von der Beratung für rassistische und rechte Gewalt. Und aus all solchen Institutionen waren da Leute. Und es gab damals auch einen Livestream davon. Also es war eigentlich echt eine ziemlich abgefahrene und sehr erfolgreiche Veranstaltung, die auch diesen ganzen inhaltlichen Problempunkte nochmal gut aufgegriffen hat, tatsächlich. Also so als Gegenposition zu dem, was die was der Landtag da veranstaltet hat. Es fand dann noch eine zweite Demo statt, Ende Januar, die relativ groß war mit 5000 Leuten, die besucht haben. Das war ganz cool, weil letztendlich haben wir es dann auch geschafft, die Dynamo-Leute mit einzubinden in diese Demo, und die hatten dann ihren eigenen Blog mit so 500 bis 600 Leuten, der dann mit in der Demo gelaufen ist. Also das war tatsächlich spannend, weil ich glaube, wir haben noch nie so ein breites Bündnis in Dresden sozusagen gehabt, weil es natürlich schon, also ich glaube, es gibt ja schon so eine Vorstellung dran, dass Dynamo-Fußballfans schon eher Nazis sind. Tatsächlich gibt es da sehr viele von, aber es gibt sozusagen auch Ultras, die nicht unbedingt Nazis sind, und es wurde tatsächlich dieser Spagat geschafft, diesen riesen Fußballblock dahin zu mobilisieren und mit diesen Leuten Absprachen zu machen und gemeinsam auf dieser Demo zu sein. Und ich weiß, es gab so kritische Stimmen dazu, aber tatsächlich hat das eigentlich relativ gut geklappt, und ich fand es ziemlich gut, dass wir eben auf so einer Ebene bei diesem Thema dieses Bündnis zusammen geschafft haben. Die sind nur auf dieser einen Demo gewesen, weil das auch für die selber, glaube ich, sehr anstrengend war, das zu organisieren, dass alles irgendwie in geregelten Bahnen gelaufen ist. Aber die haben selber nochmal eine eigene Demo auch gemacht mit über 1000 Leuten und auch verschiedenste Banneraktionen. Also die waren da ziemlich aktiv. Ja, und ich glaube, was interessant ist, so allgemein für Bündnisse oder für Protestaktionen, das war für uns eben auch neu, so Leute aus dem Fußballmilieu mit einzubinden, weil die halt sehr, sehr gut organisiert sind, sehr fit sind in so Banneraktionen und allem Möglichen. Und ja, letztendlich muss man auch einfach sagen, dass Dynamo in Dresden ein sehr großer Player ist und irgendwie sehr viele Leute mobilisieren kann. Demzufolge ist es vielleicht auch interessant, wenn man so für zukünftige Bündnisse irgendwie solche Leute mit einbeziehen kann, dass es sicherlich auch wertvoll sein kann. Also um auch dort die progressiven Kräfte mit zu unterstützen. Genau. Dann folgte noch eine Aktionswoche. Im März ging das Gesetz, im April wurde es ja dann verabschiedet. Also es war dann quasi nochmal so ein, es gab die erste Anhörung, dann gab es eben sehr großen Protest dagegen. Dann hat sich quasi die Regierung veranlasst gefühlt, noch eine Anhörung zu machen, auf den Protesten sicherlich auch so ein bisschen. Und dann hat sich das so quasi zugespitzt. Und dann war dann eben auch der Termin der Verabschiedung des Gesetzes oder der Abstimmung des Gesetzes bekannt. Und dann hat sich das alles so ein bisschen aufgestaut und es wurde eben immer mehr und immer mehr Aktionen gemacht und es eben auch Protest, der dort auf die Straße getragen wurde. Und dann wurde neben so Protest auf der Straße eben auch versucht, so auf einem institutionellen Wege da dagegen vorzugehen. Es wurde im März eine Petition an den Landtag übergeben mit 21.000 Unterzeichnenden, und diese Petition wurde übergeben und im Anschluss gab es noch eine Pressekonferenz, und ist aber auch ganz interessant zu sehen, was dann damit passiert ist, und das war eine ziemliche Desillusionierung für dieses Bündnis. Und zwar die Petition wurde halt kriminalisiert, weil auf dieser Karteibox, wo diese ganzen Unterschriften drin lagen, die dann in den Landtag gegangen ist, ein ACAB-Aufkleber drauf war. Und dann hieß es auf einmal, politische Beeinflussung innerhalb des Landtages, und das ist so ein Symbol, das darf dann nicht gezeigt werden und so, weshalb dann irgendwie gleich ein Strafverfahren anhängig wurde. Und ich finde, das hat nochmal ganz gut deutlich gemacht, wie auch, selbst wenn man sich in einem demokratischen, politischen Rahmen bewegen möchte, wie dann mit einem umgegangen wird. Ziemlich lächerlich eigentlich. Also und tatsächlich wurde die Petition auch nicht zur Kenntnis genommen. Also nicht nur, es gab nicht nur das Strafverfahren wegen diesem ACAB-Aufkleber, sondern es wurde irgendwie terminlich nicht geschafft, das bis zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle zu bringen. Und deswegen wurde das in dem Ausschuss, wo es hätte eigentlich sozusagen zur Kenntnis genommen werden sollen. Also es ist ja nun schon nur eine symbolische Sache, eine Petition. Aber das war sozusagen der Witz des Tages überhaupt, dass sie das Ding einfach am Ende noch nicht mal, also sie haben noch nicht mal darüber geredet, weil es angeblich nicht zur Tagesordnung da gewesen ist. Naja, die haben es kalkuliert, so verzögert, dass die Petition nicht in die Abstimmung des Innenausschusses, der Empfehlung zu dem Polizeigesetz ausspricht, reinkommt, weil es eben noch nicht ausgewertet war, die Petition. Demzufolge konnte es nicht in der Gesetzesabstimmung verwendet werden. Genau. Also genau, nur nochmal zu Verständnis. Also ich glaube auch nicht an Petitionen und es war nur einfach so ein bisschen spannend, wie in Sachsen so eine Sache dann verhandelt werden. Also es ist auch klar, selbst die Leute, diese Bürgerinnen, die sich so ernsthaft in so einer Petition engagieren, werden so einfach hart ignoriert. Und ich glaube, das ist eher das, was wir hier nochmal zum Ausdruck bringen wollten. Genau. Vielleicht noch so ein paar Aktionen am Ende. Es wurde diese 30 Kilometer Grenzzone markiert auf den Straßen und wurde dann so diese Grenzmarkierung dann drüber geschrieben, dass dann ab da diese Überwachungszone beginnt. Und dann gab es auch noch eine grandiose Verleihung. Und zwar hat das George Orwell-Komitee Albrecht Pallas, den innenpolitischen Sprecher der SPD, für den Erich-Mielke-Preis nominiert. Erich Mielke war der letzte Chef des MFS. Richtig. Und genau. Okay. Also zu einem Hören Sie zu, sehr geehrter Herr Pallas, lieber Genosse Albrecht. Wir vom George Orwell Komitee haben die große Ehre, hier heute die Nominierung für den Erich Mielke Preis zu verkünden. Wie schon der Genosse Erich vor fast 30 Jahren am 28.04. vor die Leitern der operativen Diensteinheiten ausrief: Wenn man schon schießt, dann muss man das so machen, dass nicht der Betreffende noch wegkommt, gibst du mit deinem Einsatz für das neue Polizeigesetz den bewaffneten Organen die Mittel in die Hand, um die Rechtsordnung des Staates zu stärken und durchzusetzen, um alle Bürgerinnen und Bürger zu disziplinieren, die inneren Feinde auszuschalten, erfordert die ganze Kompliziertheit, Differenziertheit und Widersprüchlichkeit der gegenwärtigen Entwicklung richtig zu sehen. Du beweist so deine ideologische Gestähltheit zur gewissenhaften Erfüllung des Machtauftrages. Albrecht Pallas, es darf nichts geben, was der Bürger, die Bürgerin verbergen könnte. Die totale Überwachung, die totale Unterwerfung zur Sicherung des Systems muss das Ziel sein. So überreichen wir dir heute und jetzt die Nominierungsurkunde für den Erhalt des Erich-Mielke-Preises. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Hoch, hoch, hoch! Okay. Genau, wie ihr seht, es gab ziemlich viele lustige Aktionen. Und letztendlich gab es noch die größte Demo in Dresden dann immer. Das war die letzte. Ja, und die größte. Egal. Und die letzte im April 2019. Das war zwei Tage vor der Verabschiedung des Gesetzes. Und genau, da waren dann so 7.000 bis 8.000 Leute, die daran teilgenommen haben. Was für Dresden, wenn man sich das auch wieder so ins Gedächtnis ruft, dass da jetzt nicht so viele Leute aktiv sind, oder es sind schon viele Leute aktiv, aber Leute, die wirklich zu Demos kommen zum Beispiel, ich glaube, das muss man vielleicht nochmal in einem anderen Rahmen beurteilen, wie viele Leute dann auch wirklich auf die Straße gehen, um gegen Sachen zu protestieren. Genau, das sind halt in Dresden irgendwie Zahlen, die es nicht so häufig gibt. Nochmal so ein kurzer Rückblick auf dieses Bündnis. Also vielleicht nochmal prinzipiell, also wir sprechen heute jetzt nicht im Rahmen, also für die Kampagne, sondern wir sprechen als zwei Menschen, die sich im Rahmen dieser Kampagne organisiert haben. Und vielleicht einfach zur Bündnisarbeit kurz ein, zwei Worte, was oder in Dresden wurde ja ganz, also mit Absicht ein parteiunabhängiges Bündnis gewählt, weil einfach klar war, dass es erstens sowieso keinen Sinn macht, mit Parteien zusammenzuarbeiten und zweitens schon gar nicht im Kontext mit dem Polizeigesetz, weil es einfach, egal in welchem Bundesland, jede Partei in irgendeinem Bundesland auf jeden Fall involviert war darin, ein Polizeigesetz durchzusetzen. Und letztendlich hat sich das auch wieder bestätigt, dass eben mit diesem übergeordneten Polizeigesetz-Stoppen-Bündnis diese Zusammenarbeit durchaus problematisch gewesen ist, vor allem im Kontext mit parteibezogener Arbeit und tatsächlich die Arbeit, die, wenn dann schon so eine Partei hätte machen können, also so eine unterstützende parlamentarische Rolle, selbst der sind sie eigentlich nicht nachgekommen, sondern die Arbeit haben wir dann trotzdem wieder selber gemacht. Also von daher für uns auf jeden Fall überraschend, nicht überraschenderweise war es auf jeden Fall nicht unbedingt notwendig, dieses Parteienbündnis zu machen. Und wir haben auch in Dresden für uns, für die Kampagne Sachsens Demokratie, auf jeden Fall auch Feedback bekommen, dass es eben cool war und Leute sich dort engagiert haben, weil eben keine Parteien involviert gewesen sind. Ja, prinzipiell, wie waren wir dann aufgestellt? Tatsächlich muss man sagen, dass wir eigentlich maßgeblich diese Kampagne durchaus schon mit Leipzig, Bautzen, Dresden, Bautzen und Görlitz relativ viel darin gemacht haben. Und es ziemlich schade war, dass es in Leipzig nicht möglich war, ein breiteres Bündnis auf die Beine zu stellen, was tatsächlich Mobilisierungspotenzial mitbringen konnte. Obwohl Leipzig eigentlich der Ort gewesen wäre, wo man hätte auf so einer bürgerrechtlichen Ebene super gut anknüpfen können an Stasi, an 89, an diese Vergangenheit und Überwachungsthemen. Und genau das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, so dieses bürgerliche Potenzial, was da hätte abgeholt werden können, wurde halt einfach nicht abgeholt. Und deshalb sind auch in Sachsen diese Demos nicht über diese Zahlen, also 8.000, 7.000, 8.000 halt hinausgegangen. Ansonsten können wir auf jeden Fall sagen, dass für uns in Dresden die Kampagne eigentlich ziemlich cool gelaufen ist, wir unglaublich viele verschiedene Menschen erreicht haben, es ein sehr breites Bündnis gewesen ist und sehr spektrumübergreifend, was ich vorhin schon angedeutet hatte. Es war unglaublich kreativ, wir haben mit der Polizeiklasse zusammengearbeitet, das ist so eine Künstlerinnengruppe, die es auch in München gab, die sich auch dort im Zusammenhang mit dem Polizeigesetz gegründet hat. Ja, es war, wie vorhin schon gesagt, sehr symbolisch, sehr performativ. Also es gab unglaublich viele so Aktionen, wo Leute sich auch einfach einbringen konnten und die auch einfach mega Spaß gemacht haben. Und ich glaube, das war irgendwie ziemlich geil, weil an sich ist das Thema einfach der totale Abfuck. Und es war einfach total cool, dass wir super viele lustige Aktionen gemacht haben. So. Und ich glaube, das hat Leute auch ziemlich motiviert. Und genau, und hat halt auch einen Raum eröffnet, dass Einzelpersonen, die vorher nicht organisiert waren, einfach damit abgeholt werden konnten und da auch mitgemacht haben. Was so ein bisschen schade war, zu Ende hin der ganzen Kampagne hat halt dieses Unteilbar angefangen. Da hat so dieses klassische Kampagnenhopping stattgefunden und ein Jahr Polizeikampagne ist dann halt irgendwann nicht mehr so spannend, wie wenn man eine neue Kampagne machen kann. Deswegen, und das ist so ein bisschen auch, also vielleicht ist es auch so eine persönliche Befindlichkeit, aber das habe ich dem Ganzen, also ich fand es schon ziemlich schade, weil gerade zum Ende hin wäre es einfach cool gewesen, diese ganze Energie, die dann in dieses Unteilbar-Ding reingegangen ist, wäre vielleicht gut gewesen, darin das Polizeigesetz zu verhindern. Das hat leider nicht so gut geklappt, aber ja. Das ist jetzt aber, genau, auf dem Foto seht ihr unseren tollen selbstgebauten Wasserwerfer. Den haben wir zusammen mit der Polizeiklasse für die Unteilbar-Demo gemacht, an der wir natürlich trotzdem teilgenommen haben, weil wir natürlich nicht das, also ohne dieses Thema dort nochmal zu setzen, das einfach so hätten stehen lassen und auch da nochmal eine gute Gelegenheit hatten, die SPD ordentlich anzupöbeln. Ja, und wir auch gemerkt haben, dass wir dort auch mit diesem Thema auf jeden Fall auf Kritik stoßen. Ne? Also es gab da auf jeden Fall Leute, die das nicht so cool fanden, dass wir da waren. Und schon allein dafür war es gut, dass wir da waren. Was spannend war für die ganze Kampagne, war, dass wir keine Medienunterstützung hatten in irgendeiner Form. Also die Presse hat uns hart ignoriert. Also irgendwann ging es nicht mehr so ganz. Also als dann in Dresden die zweite Demo mit mehreren tausend Leuten war, dann war das hart, das zu ignorieren. Aber prinzipiell haben sie das gemacht. Sie haben das auch ganz klar so gesagt. Teilweise Presseleute, dass sie darüber nicht berichten werden, dass sie das Gesetz in Ordnung finden und über uns nicht berichten. Das hat uns natürlich schon, also das, was vielleicht in anderen Orten funktioniert, dass wenn man einmal so eine Kampagne startet, dann Sachen in die Medien erscheinen, auch so einfach das in Kreise kommt, wo Leute dann auch vom Thema was hören, ne, und sich dann vielleicht darüber informieren und angesprochen fühlen, hat halt super schlecht funktioniert. Weswegen wir dann eben ganz viel so Sachen gemacht haben wie Flyer in Briefkästen verteilen. Wir haben bei Bahn-TV, also in der Straßenbahn gibt es immer diese kleinen Bildschirme, dort haben wir so Werbung gekauft, damit zum Beispiel für die öffentliche Anhörung geworben und für unsere Demos. Ihr seht, wie desperate es war. Öffentlichkeit zu erreichen, über unsere Kreise hinaus und trotz Plakaten in dieser ganzen Stadt. Das Spannende war aber auch, wie wir die CDU unter Druck gesetzt haben, weil die haben, nachdem wir angefangen haben mit dem Protest, also die wollten das ja ganz heimlich unter den Tisch kehren und dass es niemand mitbekommt, hat ja nicht so gut geklappt. Und nachdem wir angefangen haben quasi mit der Kampagne, mit der Seite, mit der Öffentlichkeitsarbeit, haben die sich ernsthaft gesehen, in der Notwendigkeit gesehen, eine Gegenseite zu machen. Sie haben dann Polizeigesetz-Sachsen eine Webseite gemacht, wo sie nochmal erzählt haben, wie cool das Gesetz ist, was das alles Tolles kann. Also es hat schon so durchaus Druck erzeugt. Genau. Ja, vielleicht so viel einfach kurz für diese, für den, also als Rückblick sozusagen für die Kampagne. Ja. Okay. Dann kommen wir vielleicht noch zur Einordnung und so zum Resümee, was das Gesetz jetzt eigentlich bedeutet. Dass dieser Banner-Drop wurde am Morgen der Abstimmung gemacht. Es ist am 10. April verabschiedet worden, das Gesetz. Und letztendlich verlegt es die Kompetenzen der Polizei in den Raum, bevor überhaupt eine Straftat begangen werden kann. Also irgendwie in den präventiven Raum. Und demzufolge können auch Interventionen schon lange vor Straftaten stattfinden. Sprich, die Polizei muss sich eigentlich so ein bisschen hellseherisch betätigen und muss halt immer gucken, oh, okay, wo könnte denn jetzt hier irgendwo eine Straftat stattfinden und wo könnten wir da denn schon präventiv dagegen vorgehen und irgendwie tätig werden, um diese Verbrechen zu verhindern. Genau. Ein anderer Punkt ist auf jeden Fall, dass die Stärkung der Exekutive auf jeden Fall zulasten der Judikative geht und eben auch die Polizei auf einmal judikative Funktionen übernimmt. Und eben diese Grenze zwischen Exekutive und Judikative wird immer weiter aufgeweicht, da teilweise ohne richterliche Beschlüsse agiert werden kann, wo die bisher immer benötigt werden. Und das fördert halt auch tatsächlich wieder so einen eine autoritäre Tendenz in der Gesellschaft. Wenn irgendwie eine Exekutive macht, wie die Polizei es ist, ohne größere Kontrolle einfach agieren kann. Aber letztendlich muss man vielleicht auch sagen, dass dieses Gesetz tatsächlich juristisch das ermöglicht hat, was die Cops sowieso davor auch schon teilweise gemacht haben. Also sei es jetzt zum Beispiel so Funkzellenabfrage, wie zum Beispiel in Dresden im Februar 2011 das Ding war. Da war das noch ein Megaskandal 2011, dass die Polizei sich das gewagt hat. Sie haben es trotzdem gemacht. Letztendlich, das Gesetz bringt es jetzt und es ist einfach okay, aber die Polizei hat es davor halt auch schon gemacht. Sprich, die rechtlichen Möglichkeiten werden halt einfach jetzt weiter ausgedehnt für Maßnahmen, die die Polizei davor schon getan hat. Ein weiterer wichtiger Punkt, der sehr problematisch ist, ist halt diese Militarisierung von Polizei. Das heißt, diese Distanz zwischen der Polizei und dem Bürger wird auch nochmal weiter vergrößert und eben die Polizei als den Bürger schützende Institution ist dann halt irgendwie überhaupt gar nicht mehr vorhanden. Der Bürger wird immer weiter als Feindbild stilisiert und demzufolge muss die Polizei ihn kontrollieren, muss gucken, dass der Bürger noch irgendwas Schlimmes tut. Und das führt halt zu einfach einer Eskalation und Willkür von Polizei, da irgendwie die ganze Zeit dieses Kontrollbedürfnis von den Cops halt da ist. Und demzufolge wird es natürlich auch mehr Repression geben. Wenn die Polizei mehr Möglichkeiten hat, Leute irgendwie abzufacken, wird sie diese natürlich auch nutzen. Das ist uns allen klar. Das heißt, da haben wir vielleicht nochmal so ein bisschen die Connections von den Anti-Knast-Tagen. Es wird natürlich auch mehr Leute geben, die irgendwelche Verfahren dran kriegen wegen irgendwas. Sprich, es werden auch mehr Leute im Knast sein. Und dieser vorauseilende Gehorsam, zum Beispiel halt durch diese Telekommunikationsüberwachung, was eben auch zur Selbstzensur führt zum Beispiel, dass eben Leute halt immer zweimal drüber nachdenken, okay, was sage ich jetzt im öffentlichen Raum, was sage ich am Telefon, das ist halt auch krass, weil es halt irgendwie so eine soziale Abkühlung bedeutet. Sprich, es herrscht irgendwie Misstrauen, es herrscht irgendwie die ganze Zeit so ein Gefühl von, hey, ich werde irgendwie überwacht und letztendlich, also es wird halt so ein Szenario einer allgegenwärtigen Bedrohung irgendwie viel mehr herbeigeredet. Und dem wird halt eben durch so eine Law-and-Order-Politik begegnet. Und letztendlich auf der anderen Seite ist halt die Zahl der Straftaten, der schweren Straftaten irgendwie rückläufig. Und letztendlich hat das Polizeigesetz, das neue, auch nicht so viel mit den realen sozialen Problemen dieser Gesellschaft zu tun. Sprich, es ist eben hauptsächlich so ein Law-and-Order-Ding. Und was wir jetzt vielleicht nochmal so sachsenspezifisch sagen können, ist, dass die ganzen Polizeigesetze, die bisher entstanden sind, eben unter einer CDU-geführten Regierung entstanden sind. Und zwar sind jetzt zwar CDU und SPD und Grüne irgendwie in höchstwahrscheinlich dieser neuen Koalition in der Regierung, aber letztendlich müssen wir uns da trotzdem keine Illusionen drüber machen, dass vielleicht nicht trotzdem nochmal auch das Polizeigesetz angefasst wird oder verschärft wird, weil man muss nur auf andere Bundesländer schauen, da waren Grüne und Linke zum Beispiel oder SPD natürlich auch an der Verabschiedung von Polizeigesetzen beteiligt. Also da braucht man sich keinem illusorischen, die anderen Parteien werden es irgendwie richten, hingeben. Das ist, glaube ich, auch ziemlich Quatsch. Ja, und natürlich vielleicht auch nochmal so die Art, wie Gesetze verabschiedet werden. Die Landesparlamente reizen ihre vollen Möglichkeiten aus darüber, wie sie halt Gesetze gestalten. Sie gehen absolut bis an den Rand der Verfassungsmäßigkeit und darüber hinaus und wissen, dass das auch irgendwie weiter darüber gepusht wird, nur dass es halt danach irgendwie durch Gerichte wieder so ein bisschen zurückgenommen wird. Und das sieht man zum Beispiel halt an diesem BGH-Urteil zur Quellen-TKÜ oder zum Bundestrojaner. Und das ist halt momentan so die Art, wie Politik gemacht wird. Genau. Deswegen möchten wir eine Welt ohne Polizei. Und um das, da das wahrscheinlich morgen noch nicht ansteht, wollten wir so ein paar Handlungsoptionen, die wir trotzdem wichtig finden, zu diskutieren irgendwie oder die wir für uns auch auf jeden Fall quasi wichtig finden. Zum einen einfach mal überhaupt aufzuklären und zu bilden, irgendwie, was ist diese Polizeiarbeit, was sind eigene Möglichkeiten und Handlungsoptionen, also was sind meine eigenen Rechte, vor allem bei Kontrollen, bei Hausdurchsuchungen, bei was auch immer, also dass das irgendwie vielleicht in politischen, aktivistischen Zirkeln irgendwie vielleicht so klar ist oder klar sein sollte, auch nicht immer klar ist, aber dass es ja ganz oft eben durch Racial Profiling oder bei uns werden immer diese ganzen, wahrscheinlich hier auch so, Jugendlichen kontrolliert, also dass einfach ganz viele Gruppen, die von Polizeigewalt und Willkür betroffen sind, dass es da viel mehr so Aufklärung bedarf, dass das ein Punkt ist, der super wichtig ist, dass es wichtig ist, sich in den Nachbarschaften zu vernetzen und auch darüber zu diskutieren, wie können wir irgendwie miteinander kooperieren, auch ohne Cops, wie können wir soziale Konflikte oder Dinge, die irgendwie in unserer Straße passieren, ohne Cops regeln und da auch zu sensibilisieren, wie kann überhaupt quasi, genau, soziale Interaktion ohne Cops sein, halt da ganz wichtig auch einfach zu empowern Leute und darüber überhaupt zu reden. Und woran wir gerade ganz konkret arbeiten, ist eine, oder was sozusagen ja in der ganzen Debatte um das Polizeigesetz immer ein Thema war, dass es eine unabhängige Beschwerdestelle geben sollte. Die hat ja die SPD dann getauscht für die Bodycams. Nee, wo? Na, sie hat sich gegen irgendwas getauscht. Auf jeden Fall wird die jetzt, also in diesen ganzen Hin- und Her-Gediele, jedenfalls ist die jetzt beim Innenministerium angesiedelt, was natürlich nicht unabhängig ist. Bei der Staatskanzlei. Bei der Staatskanzlei. Deshalb überlegen wir uns gerade ein Konzept, wie eine tatsächlich, also unabhängig ist natürlich immer nicht unabhängig, aber sozusagen staatsunabhängig und institutionenunabhängig so eine Beschwerdestelle aussehen kann, wo eben sich Menschen, die von Polizeiübergriffen betroffen sind, hinwenden können, um dieses Thema auch präsenter zu machen, also Betroffene irgendwie zu unterstützen und das auch diese Themen sozusagen dadurch auch vielleicht statistisch zu unterstützen, wie viel Polizeigewalt gibt es, um dieses Thema einfach mehr präsenter zu machen. Genau, da suchen wir natürlich gerne Unterstützerinnen, vor allem im Raum Sachsen, die sich daran gerne beteiligen, an diesem Konzept. Okay, genau, wir hören jetzt auf mit Reden. Danke sehr. Yeah. In Voraussicht des Rocklabors, was heute Nacht ja hier auch noch von Ina Kaas zu hören sein wird, schon mal ein paar Stromgitarrenklänge von der Band Last Rocket aus den USA, ich glaube aus dem Jahr 1989, wenn ich mich richtig erinnere. Und unsere Sendung ist so gut wie zu Ende. Ich möchte darauf hinweisen, dass unser Blog umgezogen ist. Das ist deswegen wichtig, weil dort ja die Podcasts abrufbar sind, die von dieser Sendung oder auch von allen anderen Sendungen von Radioaktiv zur Verfügung stehen. Unsere neue Adresse im Internet ist nicht mehr bei Blogsport, sondern bei dem Provider NoStateNet. Also heißt unser Blog ab sofort radioaktivberlin.nostate.net. Das könnt ihr also dann auch Freunden und Bekannten, die diese Sendung vielleicht auch im Podcast hören, vielleicht auch mal mitteilen. Oder es in euren Social Media und so weiter verlinken. radioaktivberlin.nostate.net. Das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal. Das wird so lange bleiben, bis er frei ist, hierher kommen und einen neuen Jingle aufnehmen kann. Bis dahin werden wir wahrscheinlich noch einige Sendungen machen. Hört gerne auch mal Mittwochnachmittags in unsere Sendung rein oder was sonst so hier in freien Radios Berlin-Brandenburg los ist. Redet darüber, verlinkt es, denn freies Radio hat keine eigenen Mittel, um Werbung irgendeiner Art zu machen. Das geht nur von Mund zu Ohr. Und da seid ihr alle gefragt, wenn euch das denn hier gefällt. So, ich verabschiede mich und ihr hört jetzt, wie gesagt, Mumia Abu Jamal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal.